Es waren deine Astrologen, die mich riefen, Knechte der Götter, die, weil sie Knechte waren, hofften alles zu erhalten, trotz ihrer Ausschweifungen. Und wie Aladdin botest du mir Reichtümer an, um mich in einem verlassenen Turm einzusperren, den Ratten und Ungeziefer teilten. Ich nahm deine Verachtung für dein Wissen an, dass Aristoteles verwehrt blieb. Als Alexander in deinen Wüsten abgelehnt wurde, ich nahm deine Intrigen, deine Demütigungen an, um das große Werk zu schreiben, das Gott verlangte. Am Ende entdecktest du in mir den verkörperten Shiva, aber unfähig, seine Verbindung mit Dionysos zu akzeptieren, nanntest du mich Ashwatthama, den, der niemals stirbt. Und schicktest, wie es so viele weise Kreise tun, deine Kinder, um mich herauszufordern und zu vernichten. Zu meinen Füßen knieten deine Mörder und verzweifelt schicktest du mich in andere Länder. Flehentlich batest du sie, mich zu zerstören wie in London, wo fremde Terroristen Anschläge explodierten, bevor sie an meine Tür klopften. Du flehtest mich an, Indien zu verlassen. Aus Respekt vor deinem Alter gehorchte ich und ging. Aber als du hörtest, dass ich heiratete, verschwörtest du dich. Und deine Stadt wurde vom Meer überflutet. Weit davon entfernt, aufzugeben, machtest du weiter in der Überzeugung, du könntest mir meine Geheimnisse entreißen. Shivas Manifestation verhindern. Wie teuer hast du deine Kühnheit bezahlt? Du machtest aus einem Studenten dein Verräter. Eine Krankheit riss ihn in die Unterwelt. Dort unten klagt er euch an, ihn gezwungen zu haben, und er offenbart mir nachts deine Ängste.